Erster ein Lied von David für den Leiter der Musik. Zweiter Gott, wir loben dich in Zion. Wir halten unsere Versprechen für dich. Dritter, du hörst unsere Gebete. Alle Menschen kommen zu dir. Vierter, unsere Fehler waren sehr groß. Aber du vergibst uns alles. Fünfter, ein Mensch ist glücklich bei dir. Er darf in deinem Haus wohnen. Dort gibt es viele gute Dinge. Sechster, du hilfst uns mit großen Taten. Du rettest uns. Alle Menschen auf der Welt vertrauen dir. Siebter, du hast die Berge festgemacht. Du bist sehr stark. Achter, du machst das laute Meer leise. Du machst auch die Völker ruhig. Neunter, die Menschen sehen deine Zeichen. Sie freuen sich überall auf der Welt. Zehnter, du gibst dem Land viel Wasser. Du machst die Erde reich. Du lässt das Getreide wachsen. Elfter, du machst die Felder nass. Der Regen hilft den Pflanzen. Du segnest alles, was wächst. Zwölfter, das ganze Jahr bist du gut. Es gibt überall sehr viel Essen. Dreizehnter, auch in der Wüste wächst Gras. Die Hügel sind voller Freude. Vierzehnter, auf den Wiesen sind viele Schafe. In den Tälern wächst viel Korn. Alle singen und freuen sich.